versunken ist der Frühlingstraum. Kein Vogel singt im Lindenhain. Die Welt verliert ihr Blütenkleid und bald wird Winter sein. Verlassen ist der holder Strauch, an dem ich einst geküsst. Es blieb ein Duft, der wie ein Hauch aus fernen Tagen ist. Auf der Heide blühen die letzten Rosen, braune Blätter fallen müd vom Baum. Und der Herbstwind küsst die Herbstzeitlosen, mit dem Sommer flieht manch Jugendtraum. Möcht einmal noch ein Mädel kosen, möcht vom Frühling träumen und vom Glück. Auf der Heide blühen die Rosen, ach, die Jugendzeit kehrt nie zurück. Holde Jugend, holde Jugend, kämst du einmal doch zu mir zurück. Möcht vom Frühling träumen und vom Glück. Auf der Heide blühen die letzten Rosen, ach, die Jugendzeit kehrt nie zurück. Holde Jugend, holde Jugend, kämst du einmal doch zu.